Welche andere Widerrechtlichkeiten werden noch gegen das Eigentum des Nächsten begangen? Man begeht Widerrechtlichkeiten, wenn man widerrechtlich seine Sachen zugrunde richtet, sein Besitzrecht beeinträchtigt, wenn man nicht pflichtgemäß arbeitet, für die Arbeit, für die man entlohnt wird oder die Gegenwert hat, muss man auch pflichtgemäß arbeiten, mit der Arbeitszeit und so weiter schummelt oder mit der Qualität der Arbeit. Begeht eine Sünde gegen das Eigentum des Nächsten. Wenn man aus böser Absicht seine Schulden bei ihm oder die ihm geschuldeten Löhne nicht bezahlt, für den Tagelöhne und den Lohn, täglichen Lohn zurückhalten, ist sogar eine himmelschreiende Sünde, was die Heilige Schrift ausdrückt, weil jetzt letztens im Jakobusbrief, in Lesungen im Brevier, gehört zu den himmelschreienden Sünden. Wenn man Tiere, die ihm gehören, schlägt oder tötet, das ist die Kirche auch immer schon gewusst, ne? Das Tier ist für einen gewissen Wert, die Kuh oder Ochs und so weiter, Zugtiere oder sonst. Ja. Wenn man anvertraute Sachen zugrunde gehen lässt, also der eigene Schuld. Wenn man jemanden daran hindert, einen gerechten Gewinn zu erzielen, ja, einen gerechten Gewinn zu erzielen. Wenn man Dieben Hilfe leistet, gestohlenes Gut annimmt, verbirgt oder verkauft, das ist Hehlerei, in verschiedenen Gesichtspunkten.